Vision aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Vision. Ich hatte einen Traum von Einsamkeit. Die Menschen hatten alle mich verstoßen, und zitternd floh ich durch die Dunkelheit. Kein Obdach, keine Hütte weit und breit, kein Leben außer meinem in dem großen Irrgang der Flucht und der Verlassenheit. Die Nacht war tief und Wetterstrahl bedroht. Am Firmament wie angeschmiedet lagen die Wolken schwarz umsäumt, der Mond glomm rot. Ein Jammern kam mich an in meiner Not, wie auf den Meeren die Verlorenen klagen, wenn ohne Halt und Wehr versinkt ihr Boot. In meine lauten Klagen durch die Nacht erbrauste der Posaunenschall der Rufer im Heer der ewigen Gewittermacht. Und eine Flamme sah ich angefacht über den dunklen Fernen ohne Ufer und bin in Grauen und Gottesfurcht erwacht. Ende von Vision.